hasse mich recht, hasse, nur hasse mich recht. Hasse, nur hasse mich recht, hasse, nur hasse mich recht, feindliches Geschlecht, feindliches Geschlecht. Hasse, nur hasse mich recht, feindliches Geschlecht, hasse, nur hasse mich recht, feindliches Geschlecht. Hasse, nur hasse mich recht, feindliches Geschlecht.